ausleben. All die wahnsinnige Zeit, die kann uns keiner nehmen. Ein Leben voller Heiterkeit, ein Leben voller Spaß. Kraft und Freude war das Motto, drum treten wir aufs Gas. Was soll uns das auch bringen? Streuen Salz in jede Wunde und werden weiter singen. Wir bleiben nicht bekämpfen, bis der Hammer fällt. Sind immer noch die Alten und bequem auf dieser Welt. Wir sind die Straßenjungs, die wir immer waren. Mit der Menge Wut im Bauch und noch immer kurze Haaren. Vom Kopf bis du den Bart hältst, aufs Gehirn eingestellt. Die Jungs von der Straße. Professoren, Straßenjungs, wie wir es sind, die werden halt so geboren. Mit viel Farbe in der Haut und gut beschuhten Füßen. Da kann kommen, wer sich traut. Die Straße, die lässt grüßen. Wir sind die Straßenjungs,